Wir beginnen die Sendung mit einem Werk von Wilfried Hiller, einer Titelfolge aus dem Buch der Sterne. Die Nummer 13, die Nummer 36, Nummer 20, Nummer 25 und die Nummer 9 werden von der Pianistin Silke Avenhaus gespielt. Thank you. Titelfolge aus Buch der Sterne von Wilfried Hiller. Das war die Nummer 13, die Nummer 36, die Nummer 20, Nummer 25 und Nummer 9, gespielt von der Pianistin Silke Avenhaus. Nun gibt es für Sie ein wenig Kunstlied aus der Feder von Karl Orff. Immer leiser wird mein Schlummer, Opus 8, Nummer 2, basiert auf einem Text von Hermann Ling. Hier ist die Sopranistin Mechthild Bach und der Pianist Wolfgang Brunner. Immer leiser wird mein Schlummer. Ein Lied von Karl Orff, basierend auf einem Text von Hermann Ling. Das war die Sopranistin Mechthild Bach und der Pianist Wolfgang Brunner. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Jetzt mit einem Werk, das auf der Sinfonie Nummer 3 und Nummer 10 von Gustav Mahler basiert. Es handelt sich um die Sinfonie Nummer 1 von Heinz Winbeck. Hier ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Muhai Tang. Thank you. Thank you. Heinz Winbeck, Sinfonie Nummer 1. Das war das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Hervorzuheben ist hier der Saxophonist, das war Bruce Weinberger. Die Leitung hatte Muhai Tang. Nun kommen wir einmal mehr zu einem Lied, diesmal aus der Feder von Peter Schöbach. Gesänge des Abschieds nach Gedichten von Josef Weinheber für hohe Stimme und Klavier. Diese hohe Stimme gehört der Sopranistin Anja Jergius und der Pianist ist Martin Wolfram. Winter wird kalt, wird kalt. Gesänge des Abschieds von Peter Schöbach. Gesungen wurde das Werk von Anja Jergius und der Pianist war Martin Wolfrum. Wir kommen zu einem Werk von Minas Bobudakis. Sein Synaptic Arpeggiator ist für 5 Holzbläser komponiert. Gespielt wird das Werk von einer Institution der zeitgenössischen Musik hier in München, das Ensemble Der Gelbe Klang.

Synaptic Arpeggiator für 5 Holzbläser von Minas Borboudakis. Das war eine Aufnahme des Ensembles Der gelbe Klang. Und damit kommen wir nun zu einer Komposition von Karl Mansker, und er spielt sie auch selbst am Flügel, Variationen und Improvisation, Opus 38. der Komponist persönlich am Flügel, Karl Mansker. Variationen und Improvisation, Opus 38.